War bei einem Auftritt in irgendeiner Stadt. Ich weiß noch, dass es unverschämt viel Geld gegeben hat. Die Leute machten Kleinholz aus der Bühne, aus dem Saal. Sie ertränkten uns in Blumen, also alles lief normal. Wie immer sind zuerst die kleinen Mädels ausgeflippt und dutzendweise ohnmächtig vom Bühnenrand gekippt. Dann bei der Ballade, alle weinten wie verrückt, hat ein Techniker versehentlich die Stopptaste gedrückt. Wir standen hilflos da und das Geheimnis war heraus. Wir können gar nicht singen, wir sehen nur gut aus. Es war bei einem Auftritt in irgendeiner Stadt. Ich weiß noch, dass es unverschämt viel Geld gegeben hat. Die Leute machten Kleinholz aus der Bühne, aus dem Saal. Sie ertränken uns in Blumen, also alles lief normal. Wie immer sind zuerst die kleinen Mädels ausgeflippt und dutzendweise ohnmächtig vom Bühnenrand gekippt. Dann bei der Ballade, alle weinten wie verrückt, hat ein Techniker versehentlich die Stopptaste gedrückt. Wir standen hilflos da und das Geheimnis war heraus. Wir können gar nicht singen, wir sehen nur gut aus. Dreieinhalb Sekunden sagte keiner irgendwas. Dann fing der Mob zu rasen an mit fürchterlichem Hass. Statt feuchten Höschen, Plüschtieren und Blumen wie bisher, warfen sie uns Schweinsköpfe und rote Frösche hinterher. Wir wurden von der Presse wie Raubmörder gejagt. Unsere Stadion-Tournee durch Japan wurde abgesagt. Der Golfclub schloss uns aus, dort legt man Wert auf guten Ton. Mütter schworen Stein und Bein, sie hätten keinen Sohn. Der Vermittler auf dem Arbeitsamt zog seine Stirne kraus. Ihr könnt ja nicht mal singen, ihr seht ja nur gut aus. Trug uns ein in die Kartei als arbeitsloser Star. Und zusätzlich schrieb er darunter unheimlich. Er heftete uns ab, da fiel ihm ein, oh Mensch, wir haben für langzeitarbeitslose Opernsänger im Programm. Mit dem wussten wir auch nicht und das brachte ihn darauf. Er nahm als ABM-Maßnahme diese Platte auf. Jetzt hört ihr deren Stimmen, wir bewegen nur den Mund. Immer halt nur finanziell gefördert durch den Bund. Jetzt guckt doch nicht so böse, sondern spendet uns Applaus. Wir können halt nicht singen, wir sehen nur gut aus. So, Feierabend. Endlich das Pack weg. Jetzt geh ich nach Hause, lecker Kessler essen. Tschüss.